Heute ist es ein Jahr, das mir aus allerhöchster Gnade seiner Majestät die Führung des 7. Korps anvertraut wurde und ich das Kommando in den Karpaten antrat. Mit zu reich dankerfüllten Herzen blicke ich auf die lange, schwere Zeit unseres Zusammenwirkens zurück. Monate des heißesten Ringens, der glorreichsten Kämpfe, die mein heldenmütiges Korps mit beispielloser Pflichttreue und Aufopferung durchgefochten, die bewunderungswürdige Härte, mit der jeder die oft unaussprechlichen Qualen der Entbehrungen des Karpatenwinters Unbillen ertragen, sind über alles Lob erhaben und ein Ruhmesblatt der Geschichte dieses Krieges. In den Karpaten brach des mächtigen Russen Kraft. Ihr habt genau solche unsterbliche Verdienste am siegreichen Vordringen unserer Kameraden, die nunmehr weit im russischen Reiche stehen, wie sie selber. Ohne den Riesenkämpfen der Karpaten wäre Gorlice und der weitere Vormarsch auch nicht zustande gekommen. Wir wurden aus dem Siegeszuge herausgenommen, um zu einer neuen Karpatenaufgabe, die aber bedeutend schwieriger war als jene, eingesetzt zu werden. Des treubrüchigen Bundesgenossen ganze Wehrmacht aufzuhalten, an unserer Front verbluten zu lassen und dann einmal, wenn dies gelungen, ihn zu züchtigen, wurden wir hierher berufen. Ein ehrenvoller Vertrauensposten, denn hier galt es im schrecklichsten Artilleriefeuer der Welt auszuharren. Dies auf uns zu schleudern verstanden die Treulosen. Doch sie haben sich in anderer Hinsicht getäuscht. Sie fanden hier die eherne Mauer der Helden von Doberdeau, der Helden, die ihresgleichen kaum finden. Ihr kennt mich und ich kenne euch. Ich weiß, dass des Feindes Macht hier an eurer Mauer brechen muss und wird. Ihr wisst, dass ich mit Leib und Seele mit euch bin. Mit euch, die ich in diesem schweren, durch Rom reichen Jahr unzertrennlich in mein Herz geschlossen habe. Und zu denen mich unzerreißbare Bande für immer fesseln, die auch in den Tod hinüberreichen. Mit tiefster Ehrerbietung und in aufrichtigster Trauer gedenke ich der vielen treuen Helden, die ihr Bestes, ihr Leben für unsere heilige Sache geopfert haben. Tapfere Soldaten, am heutigen Tage vereinige ich all mein Dank, all mein Fühlen in den innigen Gebete. Gott, der uns so fest zusammengefügt, führe uns, segne unsere Waffen, segne meine treuen Helden und lohne es ihnen so reichlich, wie ich es ihnen wünsche. Auf zu neuen Taten und in Gottes Namen werdet ihr siegen, das Vaterland vom Raubzuge des Treulosen bewahren und ihn, den für ihn schmachvollen Frieden aufzwingen.